Je suis Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je ne suis pas Yogi. Liberté, Egalité, nach Hause fahre. Der Weltmeister hat's fast gepackt. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Erstmal herzlichen Glückwunsch Portugal. Ja, die haben's gepackt, die sind Europameister. Oh, aber Trainer, wir wollen so Spiel um Platz 3. Lukas, Spiel um Platz 3 gibt's nicht bei der EM, das gibt's nur bei der WM. Ja, aber Trainer, warum gibt's denn sowas nicht auch bei der EM? Das wäre doch total super. Jerome, weil die UEFA sagt, das ist so langweilig. Boah, aber Trainer, noch langweiliger als ein langweiliges Spiel ist, wenn es so überhaupt gar kein Spiel gibt. Das kannst du allerdings laut sagen, Lukas. Boah, okay, Trainer. Aber noch langweiliger als wenn es ein langweiliges Spiel Lukas, ist. Lukas! Das war doch nicht wörtlich gemeint, so, das mit dem Lautsagen. Boah, so tut mir leid, Trainer. Mann, ihr müsst doch nicht alles immer so wörtlich nehmen, ja? Bei sowas, also, haltet ihr euch an jede kleine Silbe, aber wenn man sagt, schießt konzentriert und lasst keine Chance verstreichen, nutzt die Räume und gewinnt, ja, dann macht ihr nix, ja? Wie darf ich das denn verstehen? Ja, am besten verstehst du das so wie ich, Trainer. Nämlich gar nicht. Lukas, das ist nicht witzig, ja? Was muss ich denn machen, damit du ruhig bist? Ja, so wie bei einem kleinen Kind, muss ich dir Gummibärle geben? Oh nein, Trainer, also wenn schon, dann Yogi-Bussi. Je ne suis pas Yogi.